Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 135, an Goethe. Jena, den 29. Dezember 1795. Der Gedanke mit den Xenien ist prächtig und muss ausgeführt werden. Die Sie mir heute schickten, haben mich sehr ergötzt, besonders die Götter und Göttinnen darunter. Solche Titel begünstigen einen guten Einfall gleich besser. Ich denke aber, wenn wir das 100 voll machen wollen, werden wir auch über einzelne Werke herfallen müssen, und welcher reichliche Stoff findet sich da. Sobald wir uns nur selbst nicht ganz schonen, können wir Heiliges und Profanes angreifen. Welchen Stoff bietet uns nicht die stolbergische Sippschaft, Ragnitz, Ramdor, die metaphysische Welt mit ihren Ichs und Nicht-Ichs, Freund Nikolai, unser geschworener Feind, die Leipziger Geschmacksherberge, Tümmel, Göschen als sein Stallmeister und dergleichen da. Gestern empfing ich die abgedruckten Bogen von den sentimentalischen Dichtern, welche also auch noch in der großen Rezension in der Literaturzeitung mit begriffen werden können. Ich habe Schützen schon gesprochen, seitdem er sie gelesen, und ob er sie gleich erbärmlich schlecht versteht, so ist er doch nicht so sehr dadurch erschreckt worden, als ich glaubte. Ich ließ ihn merken, dass ich sein Urteil darüber zwar nicht genieren wolle, aber jeder determinierte Widerspruch gegen meine Urteile würde mich schlechterdings zu einer Replik nötigen, bei welcher, da ich sie mit Beweisen belegen müsste, die Autoren, deren er sich annehmen wollte, leicht ins Gedränge kommen könnten. Er wird sie also wohl sehr leise anrühren. Die Rezension wird sehr groß werden, da allein der poetische Teil mehr als ein ganzes Zeitungsblatt füllen soll. Auch ich arbeite einiges daran, so zum Beispiel ist mir der archenholzische Aufsatz im letzten Stück zur Rezension übergeben, weil Schütz sonst nicht fertig wird. Diese Rezension wird also eine rechte Harlekinsjacke werden. Vor dem 6. erscheint aber nichts davon. Woltmanns Trauerspiel ist erbärmlich und in keiner Rücksicht brauchbar. Ein Ding ohne Charakter, ohne Wahrscheinlichkeit, ohne alle menschliche Natur. Erträglicher noch ist die Operette, obgleich nur gegen das Trauerspiel erträglich. Haben Sie eine Zonomie, die ein gewisser Hofrat Brandis herausgegeben, gelesen? Ihre Schrift über die Metamorphosen ist darin mit großer Achtung behandelt, aber lächerlich ist's, dass weil Ihr Name vor dem Buche steht und Sie Romane und Trauerspiele geschrieben, man schlechterdings auch daran erinnert werden muss. Ein neuer Beweis, meint der gute Freund, bei dieser Gelegenheit, wie günstig der Dichtergeist auch für wissenschaftliche Wahrheit sei. Auf Ihre baldige Hieherkunft freue ich mich nicht wenig. Wir wollen wieder einmal alles recht durcheinander bewegen. Sie bringen wohl Ihren jetzigen Strickstrumpf, den Roman auch mit, und dann soll es auch heißen Nulla dies sine epigrammate. Sie sprechen von einer so großen Teuerung in der Theaterwelt. Ist Ihnen nicht schon der Gedanke gekommen, ein Stück von Terenz für die neue Bühne zu versuchen? Die Adelphi hat ein gewisser Romanus schon vor 30 Jahren gut bearbeitet, wenigstens nach Lessings Zeugnis. Es wäre doch in der Tat des Versuches wert. Seit einiger Zeit lese ich wieder mehr in den alten Lateinern und der Terenz ist mir zuerst in die Hände gefallen. Ich übersetzte meiner Frau die Adelphi aus dem Stegreif und das große Interesse, das wir daran genommen, lässt mich eine allgemein gute Wirkung erwarten. Gerade dieses Stück hat eine herrliche Wahrheit und Natur, viel Leben im Gange, schnell dezidierte und scharf bestimmte Charaktere und durchaus einen angenehmen Humor. Der Theaterkalender enthält gewaltig viel Namen und blutwenig Sachen. Ich für mein Teil bin übrigens gut weggekommen, aber in welcher Gesellschaft erblickt man sich da? Ihnen wird ja ein Julius Cäsar großmütig zugeschrieben, den Sie dem Publikum wohl schuldig bleiben werden. Worin schreibt aber Freund Böttiger nicht? Leben Sie recht wohl. Meine Frau grüßt bestens. SCH